mich dich, packst du mich, pack ich dich. Packst du mich, dann pack ich dich. Bärte, Bärte muss man packen. Packst du mich, pack ich dich. Packst du mich, pack ich dich. Ja, packst du mich, pack ich dich. Denn Bärte, Bärte muss man packen. Bärte muss man packen. Bärte muss man packen. Bärte muss man packen. Doch nun adieu, zieh den Hut, Ende gut, alles gut. Doch nun adieu, zieh den Hut, Ende gut, alles gut. est bien morte. hands. Thank you. 7840. It's up. slowly turns to animation. There is no feelings of hate and frustration. Speaking total destruction. Endless mental recession. Oh, it's a phobia. It's a.